Wir trinken noch ein Bier, gleich ist es 10. Und wir werden gemeinsam in die Nacht rausgehen. Und wir werden gemeinsam in die Nacht rausgehen. Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go! Danke.